Guten Abend, herzlich willkommen zum heutigen Satellitenseminar. Das Thema ist heute Abend Marx und Marxismus zu den verschiedenen Lesarten der marxischen Theorie. Und heute Abend ist Dr. Ingo Helbe hier mit uns. Ingo ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Oldenburg und ist Mitbegründer des Bochumer Arbeitskreises Rote Ruhr Uni. Der Arbeitskreis Rote Ruhr Uni ist aus einem studentischen Lesezirkel ausgegangen und seit 1995 hat sich als Verein von kritischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern konstituiert. Die Arbeitsschwerpunkte von Ingo sind politische Philosophie und Grundlagen der Kritik der politischen Ökonomie. Ich nenne jetzt einige Titel, also einige von den letzten Veröffentlichungen von Ingo. 2008 ist in Berlin das Buch Marx im Westen, die neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik seit 1965 erschienen. Ingo hat zusammen mit Dieter Wolf und Tobias Reichert das Buch Gesellschaftliche Praxis und ihre wissenschaftliche Darstellung veröffentlicht und er ist Mitherausgeber des Bandes Eigentum, Gesellschaftsvertrag, Staat, Begründungskonstellation der Moderne. Viele weitere Online-Texte von Ingo könnt ihr auf der Seite der Rote Ruhr Uni finden. Die Adresse ist rote-ruhr-uni.com. Zu mir, ich heiße Valeria Bruski, ich habe hier bei der Stiftung in den Marx-Lesegruppen Marx gelesen. Vielleicht wundern sich einige von euch, dass Anne Steckner heute Abend nicht da ist, aber sie war gehindert. Und jetzt gebe ich das Wort weiter. Ja, vielen Dank für die Einführung und Einladung. Ich habe auch zwei von den Büchern mal mitgebracht, die gibt es auch etwas billiger heute, als sie sonst sind. Die Verlage sind ja da nicht gerade zimperlich, was die Preisfestsetzung betrifft. Könnt ihr gerne nachher nochmal reinschauen. Mir wurde gesagt, dass ich eher sozusagen für Einsteiger und Einsteigerinnen einen kurzen Vortrag halten soll zu den Lesarten der marxischen Theorie. Also falls jetzt einige Spezialisten und Spezialistinnen hier sein sollten, die sich beleidigt fühlen, wenn es dann zu grundlegend und zu einfach wird, dann bitte ich das zu entschuldigen. Also Lesarten der marxischen Theorie. Ich will drei verschiedene Lesarten vorstellen. Es gibt natürlich, also das sind sozusagen meine Konstruktionen, meine Modelle, die ich konstruiert habe an Lesarten der marxischen Theorie, insbesondere der marxischen Ökonomiekritik. Diese drei Lesarten halte ich insofern für wichtig, weil sie im Grunde genommen sehr, also sozusagen wirkungsgeschichtlich sehr bedeutsam waren. Die letzte vielleicht noch am wenigsten, das ist auch die, zu der ich dann meine Dissertation geschrieben habe, die neue Marx-Lektüre, um es vielleicht dann doch bekannter zu machen, diese Lesart. Ich will, wie gesagt, kurz diese Lesarten vorstellen. Und zwar beginne ich mit dem sogenannten traditionellen Marxismus, also das, was gängigerweise unter Marxismus verstanden wurde in der Zweiten Internationale, also in der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung vor allen Dingen und in der Dritten Internationale, also der kommunistischen Bewegung. Ich fasse diese beiden Punkte zusammen, was politisch gesehen natürlich unsinnig wäre, weil es da erhebliche Differenzen gibt. Aber ich denke, dass beide Strömungen, sowohl der Marxismus der Zweiten als auch der Dritten Internationale, gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen, die es rechtfertigen, von einem traditionellen Marxismus zu sprechen. Das werde ich dann noch erläutern. Dieser traditionelle Marxismus ist insofern, muss Ausgangspunkt jeder Behandlung der Lesarten der marxischen Theorie sein, weil der traditionelle Marxismus das, was unter marxischer Theorie allgemein, auch so im Alltagsverstand verstanden wird, zentral geprägt hat. Ja, also bis auf die Professorenlehrstühle und die in die Lehrerjobs hinein, die Lehrer, die einen oder mich wenigstens traktiert haben mit dem, was vermeintlich marxische Theorie war, das war ein ganz billiger Abguss dessen, was man so unter traditionellem Marxismus verstehen könnte. Also das hat das Verständnis dessen, was Marx geschrieben hat, erheblich geprägt. Deswegen muss das der Ausgangspunkt sein. Das ist sowohl der systematische als auch der historische Ausgangspunkt, denn der traditionelle Marxismus tritt als erste Lesart oder als erste Formation auf. Und zwar würde ich das Jahr 1878 so als ein fingiertes Datum erstmal in den Raum stellen. Ich werde noch erläutern, warum. Die zweite Lesart, die ich vorstellen will, ist der sogenannte westliche Marxismus. Da werde ich nur kurz drauf eingehen, weil es hier in Bezug auf die Ökonomiekritik nicht so viel zu holen gibt. Der westliche Marxismus ist sowohl systematisch die nachfolgende Formation als auch eben historisch. Historisch würde ich das Datum 1923, auch das werde ich noch erläutern, ansetzen. Der westliche Marxismus ist eine Reaktionsform auf eine bestimmte Krise der Arbeiterbewegung und auf den traditionellen Marxismus in einigen Punkten. Und als letztes werde ich die neue Marx-Lektüre vorstellen. Die neue Marx-Lektüre, wie schon der Name sagt, eine ganz durch und durch akademische Veranstaltung, auch manchmal subakademisches Hobby, ist eine Marxismus-Interpretation oder Marx-Interpretation, die seit Mitte der 1960er Jahre anzusetzen ist und die wiederum eine Reaktion auf den westlichen Marxismus unter anderem darstellt. Das jetzt erstmal zum Überblick, also diese drei Interpretationsmuster will ich Ihnen in ganz grundlegenden Punkten vorstellen. Der traditionelle Marxismus, da habe ich gesagt, das Jahr 1878 ist ungefähr so ein Richtdatum, das man nehmen kann. Man könnte ja denken, der traditionelle Marxismus ist das, was eben so Marx geschrieben hat oder was so die sogenannten Klassiker des Marxismus gesagt haben. Aber man muss da differenzieren, denke ich. Der klassische Marxismus, auch das Wort allein, taucht Ende der 1870er Jahre zum ersten Mal auf als positive Bezeichnung der sogenannten Marxischen Lehren. Und dieser Begriff oder diese Konstellation wird sehr eng in Verbindung gebracht mit einem Buch oder mit einer Buchveröffentlichung, eine Zusammenfassung von Zeitungsartikeln, die Friedrich Engels unter dem Titel des sogenannten Anti-Düring veröffentlicht hat, 1878. Dieses Buch wird sowohl von den Zeitgenossen als dann auch später in der Rezeption als so eine Art Starting Point des klassischen oder der klassischen marxistischen Schule verstanden. Deswegen dieses Jahr 1878. Das ist nicht zufällig, dass es mit Engels in Verbindung gebracht wird, denn das soll meine These sein, dass der traditionelle Marxismus zwar nicht vollständig, aber doch zu großen Teilen weniger mit Marx zu tun hat als mit Engels. Deswegen wurde auch in der Rezeption später von einem Engelsismus gesprochen. Ich würde mich dem anschließen, auch wenn man das differenzieren muss. Da will ich dann gleich noch darauf eingehen, warum das ein Engelsismus ist. Vielleicht kann man die Tatsache, dass es als Engelsismus verstanden werden muss, schon aus einigen zeitgenössischen, euphorischen Betrachtungen über dieses Buch von Engels, über diesen Anti-Düring herausdestillieren. Karl Kautsky, also der Cheftheoretiker der Zweiten Internationale, der sozusagen als der Verteidiger der marxischen Orthodoxie galt zu der Zeit in der internationalen Sozialdemokratie, der schreibt beispielsweise, dass es für ihn kein Buch gegeben habe, das für das Verständnis des Marxismus so viel geleistet hätte wie dieses, also der Anti-Düring. Wohl ist das marxische Kapital gewaltiger, aber erst durch den Anti-Düring haben wir das Kapital richtig lesen und verstehen gelernt. Die Aussage ist nicht nur ehrlich, sondern sie trifft auch tatsächlich die spezifische Art und Weise, wie die Vertreter der sogenannten marxischen oder marxistischen Orthodoxie sich auf das marxische Werk bezogen haben. Das haben sie nämlich gefiltert durch das Werk von Friedrich Engels. Und diese Filterung der Wahrnehmung des marxischen Werks ist sozusagen das, was den traditionellen Marxismus in den Kerninterpretationen der marxischen Theorie ausmacht. Es gibt nicht nur diesen sogenannten Anti-Düring, wie der Name schon sagt, ist das eine Reaktion auf einen damals in der Sozialdemokratie aufstrebenden deutschen Philosophen, der später zu einem der Begründer des eliminatorischen Antisemitismus wurde, Eugen Düring. Der Antisemitismus spielt in dieser Auseinandersetzung allerdings keine Rolle. Neben dem Anti-Düring gibt es noch ein paar andere kurze Schriften von Engels, zum Beispiel Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie von 1886. Oder eine kurze Rezension von Marx' Werk zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859. Oder als letztes vielleicht zu nennen das Nachwort von Friedrich Engels zum dritten Band des Kapital von 1894-95. Diese Schriften gehören zu dem Kernbestand dessen, was man als die engelsche Filterung des Marx'schen Werks zu verstehen hat. Ich kann gar nicht auf die ganzen Punkte eingehen, die jetzt in diesem Anti-Düring von Friedrich Engels auftauchen. Ich will das Ganze auch, ich will auch nicht die Ambivalenzen darstellen, die bei Friedrich Engels immer noch vorhanden sind. Also Engels ist wesentlich differenzierter zu betrachten, als ich das hier tue. Mir geht es wesentlich darum, um das, was bei Engels vorhanden ist, das darzustellen, was später aufgenommen wurde von der marxistischen Orthodoxie und dann zu diesem System des traditionellen Marxismus verarbeitet wurde. Also hier muss ich Engels ein wenig Unrecht tun. Allerdings sind genau diese Stichworte, die Engels aufbringt und diese Interpretationsform nicht meine Erfindung, sondern die finden sich bei ihm tatsächlich. Es ist natürlich nicht die Schuld von Engels, dass die dann im traditionellen Marxismus zu einem System sozusagen vereinheitlicht werden. Ich würde drei Punkte unterscheiden. Zwei beziehen sich auf methodische und allgemein philosophische, könnte man sagen, Fragen in Bezug auf die Kritik der politischen Ökonomie von Marx. Und eine Frage bezieht sich auf die Interpretation des Staates. Ich werde dabei, wie gesagt, nur ganz grob einige Interpretationslinien bringen. In diesem Anti-Düring, dieser Anti-Düring ist angelegt, wie gesagt, als Widerlegung dieses Philosophen Eugen Düring. Und allein schon diese Anlage der Schrift bewirkt, dass Engels sich sozusagen von der Kosmologie bis hin zur politischen Ökonomie durchackern muss. Der Engels sagt selbst, dass er nicht in allen von diesen Themen Spezialist sei, aber dass sozusagen sein Gegner ihm es aufgezwungen habe, sich auf diese Ebenen und zu begeben und mit diesen Thematiken zu beschäftigen. Engels folgt aber dennoch seinem Gegner, das heißt, er folgt ihm sozusagen auf die Ebene einer Philosophie, die als eine Weltanschauung aufgebaut wird. Und so wird dann von Engels auch das interpretiert, was später dann von Franz Mehring zuerst dialektischer Materialismus genannt wurde, also das, was sozusagen den philosophischen und methodischen Kerngehalt der Marx'schen Theorie darstellen soll oder, wie man es auch zu der Zeit genannt hat, den sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus. Dieser wissenschaftliche Sozialismus wird von Engels in diesem Werk als, Zitat, Wissenschaft des Gesamtzusammenhangs gedeutet. Das heißt, Engels meint, dass das Marx'sche Werk oder dass der wissenschaftliche Gehalt der Marx'schen Theorie eine Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens sei. Diese allgemeine Interpretation oder diese allgemeine Deutung der Marx'schen Theorie als universale Weltanschauung, als wissenschaftliche Weltanschauung, wie es später auch von anderer Seite hieß, wird flankiert mit einer bestimmten Interpretation dessen, was wie gesagt dann später dialektischer Materialismus heißen sollte, wobei das Kennzeichen dieser Darstellung bei Engels dasjenige ist, dass er prinzipiell eine Analogie herstellt zwischen natürlichen Prozessen oder kosmologischen, biologischen und so weiter, physikalischen Gesetzen und sogenannten historischen Gesetzen. Eine Analogie wohlgemerkt, also Engels war kein Biologist, der Geschichte aus der Biologie oder Ähnliches erklären wollte, aber eine Analogisierung. Engels sieht in diesen allgemeinen Gesetzen, die in diesen drei Ebenen, also Menschengesellschaft, Denken des Menschen und der Natur walten, sieht er eine Dialektik walten, die von ihm vornehmlich als anhand bestimmter allgemeiner Gesetzmäßigkeiten, wie er die betrachtet, gedeutet werden. Da sind beispielsweise das Prinzip der Entwicklung durch Widerspruch, der Negation der Negation oder des Umschlags von Quantität in Qualität. Generell, meint Engels, ist das Dialektische am dialektischen Materialismus dadurch zu kennzeichnen, dass das Dialektische eben das Werden und Vergehen aller Dinge kennzeichnet. Das Materialistische am dialektischen Materialismus sei darin zu finden, dass der Materialismus eben Bewegungen oder Gesetzmäßigkeiten analysiere, die unabhängig vom Willen und Bewusstsein der Menschen stattfinden. Sowohl in der Geschichte als auch in allen anderen Wissensbereichen. Das Materialistische wird des Weiteren auch definiert als ein Zugang zu den Phänomenen, wie sie sich geben, ohne fremde Zutat, wie er sich ausdrückt. Dieser dialektische Materialismus mündet, und das ist natürlich ein Kurzschluss, aber das ist der Kurzschluss, der sozusagen die Konsequenz des traditionellen Marxismus war, was sie da rausgezogen haben, aus dem englischen Werk, mündet in einer Widerspiegelungstheorie, die zwei Reihen von Dialektik aufmacht, eine sogenannte objektive Dialektik, das ist die, die sich unabhängig vom Willen und Bewusstsein der Menschen entwickeln soll, und andererseits eine subjektive Dialektik, die als Abbild dieser objektiven Dialektik interpretiert wird, und zwar ziemlich empiristisch verstanden, eben als ein Abbild sozusagen einer Erkenntnis, die ohne idealistische Schrullen an die Dinge herantritt, so wie sie sich geben. Diese Interpretation, verbunden mit diesem Modell der Entwicklung, also Dialektik zeigt ein universelles Werden und Vergehen auf, kann im Grunde genommen als der philosophische Kernbestand des traditionellen Marxismus verstanden werden. Man könnte auch den traditionellen Marxismus oder das, was er unter wissenschaftlichem Sozialismus oder unter marxischer Theorie versteht, reduzieren auf den Satz Werden und Vergehen, oder es ist noch nicht mal ein vollständiger Satz hier, also der Marxismus zeigt das Werden und Vergehen in allen Phänomenen auf. Das Werden und Vergehen wird aber nicht als sozusagen so eine Art zyklisches oder gleichgültiges Werden und Vergehen gedeutet, sondern tendenziell als einen Fortschritt gedeutet. Das heißt, tendenziell wird von Engels und dann später vor allen Dingen im traditionellen Marxismus nach ihm, der sich auf Engels beruft, der sozusagen die marxische Theorie gedeutet als eine Theorie eines universellen Fortschrittsprozesses. Das sich auf die Geschichte ausgedehnt als sogenannter historischer Materialismus so darstellen soll, dass Marx eben, so wie, also das sagt Engels am Grab, bei der Grabrede von Marx, dass so wie Darwin die Gesetze der Naturgeschichte erkannt habe, Marx die Gesetze der Menschengeschichte erkannt habe und diese Geschichte, die Gesetze der Menschengeschichte sozusagen vom Beginn der ersten Vergesellschaftungsform oder Vergemeinschaftungsform über die Sklaverei, Feudalismus, Kapitalismus bis hin zum Sozialismus. Dieses Motiv, der Marxismus, ist im Grunde genommen eine Art Registraturapparat eines sich unabhängig vom Willen und Wollen der Menschen vollziehenden historischen Fortschritts. Dieses Modell hat sich dann vor allen Dingen in die Geschichtsphilosophie der Zweiten Internationale eingeschrieben. Beispielsweise bei Karl Kautsky findet man das, wenn er sagt, dass es die Aufgabe der Sozialdemokratie nicht sei, die Revolution zu machen, sondern sie zu benutzen. Oder bei einem meist als Dissident geltenden, aber doch ebenfalls ganz klassisch traditionsmarxistischen Austromarxisten wie Max Adler, der beispielsweise dann sagt, wir wollen zwar alle etwas anderes, wir sind eigentlich alle Egoisten und durch unseren Egoismus hindurch entwickelt sich aber etwas, das für alle von Vorteil ist, was uns alle voranbringt, wie er sagt. Also diese, sozusagen bezogen auf die Geschichte, wird der Kerngehalt der marxischen Theorie so gedeutet, dass Marx vermeintliche Gesetze der Geschichte erkannt habe. Das wesentliche Gesetz ist sozusagen dieses Gesetz des ewigen Fortschreitens bis hin zum Kommunismus, bis hin zur klassenlosen, befreiten Gesellschaft. Es gibt dann auch noch einige Untergesetze, die eingebaut werden. Das findet man dann später insbesondere bei Josef Stalin, der diesen Traditionsmarxismus in einem Werk aus dem Jahr 1938 sozusagen nochmal kondensiert. der spricht dann beispielsweise von dem Gesetz der Entwicklung der Produktivkräfte, das heißt, die technisch-arbeitsorganisatorische Basis, das Wissen der Menschen, wird als eine sich durch die gesamte Geschichte hindurchziehende Kontinuitätslinie des Fortschritts gedeutet. Die Produktionsverhältnisse, also die Verhältnisse der Menschen untereinander in der Produktion, im Austausch, die gesellschaftlichen Verhältnisse werden als reaktive Größe gedeutet, die dieser kontinuierlichen Aufwärtsbewegung sozusagen durch einzelne Revolutionsschübe nachfolgen. Das wäre ein zentrales historisches Gesetz, diese berühmte Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Das findet sich übrigens auch bei Marx zum Teil ähnlich. Also das ist jetzt nicht Engels Erfindung oder Erfindung von Stalin, das ist bei Marx zumindest in einigen Schriften ähnlich so formuliert. Ein weiteres Gesetz wäre das Gesetz des Klassenkampfes, dass man sozusagen die Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen interpretiert. Diese ganze Geschichtsphilosophie besteht also im Kern darin, dass nichts anderes getan wird als das, was die bürgerliche Geschichtsphilosophie, man könnte sagen, ja, seit Immanuel Kant bis hin zu Hegel gemacht hat, dass das, was die bürgerliche Geschichtsphilosophie gemacht hat, als marxische Erkenntnis in einem sozusagen modernisierten wissenschaftlichen Gewand ausgegeben wurde. Was macht die bürgerliche Geschichtsphilosophie? Die entdeckt mit Kant beispielsweise, dass man die gesamte Geschichte, die gesamte Gesellschaft, ja im Grunde genommen das gesamte Universum vor der Vernunft des einzelnen Subjekts legitimieren muss und dass man alles sozusagen vor dieser Vernunft darstellen muss. Und dass sogar diese Vernunft eine Quelle von vielen Phänomenen ist, die wir sozusagen beobachten. Auf der anderen Seite entdeckt diese bürgerliche Geschichtsphilosophie, dass sozusagen vor ihren Augen eine historische Dynamik abläuft, die dieses Machen der Natur, der Geschichte, dieses vernünftige Machen eben gerade nicht zeigt, sondern eine Art verselbstständigte Logik zeigt. Aus diesem Dilemma versucht sich diese Geschichtsphilosophie zu befreien, indem sie sagt, durch das sozusagen nicht vernünftige Handeln der Menschen, also durch das Nichtmachen der Geschichte, bei Kant ist es die ungesellige Geselligkeit, durch dieses egoistische Verhalten der Menschen hindurch, durch dieses Unvernünftige, kommt unbeabsichtigt und von keinem geplant letztendlich doch eine Struktur heraus, die dann sozusagen auf ein sittlich qualifiziertes moralisches Ziel, auf Vernunft, auf Sittlichkeit hinausläuft. Das nennt Kant die Naturabsicht, die da waltet. Bei Hegel wird es dann die List der Vernunft sein. Auf der ökonomischen Ebene ist es bei Adam Smith die Invisible Hand. Also diese Struktur der Geschichtsphilosophie, der Mensch macht die Geschichte, aber er macht sie doch zugleich auch nicht, mit der Konsequenz, dass dieses nicht vernünftige Machen trotzdem zu einem moralischen Ziel führt. Genau dieses Moment bürgerlicher Geschichtsphilosophie wird als Erkenntnis, als originäre Erkenntnis von Marx präsentiert. Im traditionellen Marxismus. Also letztendlich wird gar nicht etwas Originelles von Marx, sondern sozusagen etwas schon längst Gegebenes als marxische Erkenntnis dargestellt. Der zweite Punkt, also sozusagen der erste Punkt, wäre diese widerspiegelungstheoretische Deutung des Gegenstands und der Methode. Und es wäre sozusagen diese geschichtsphilosophische Interpretation dessen, was eigentlich der Kern der marxischen Theorie sei. Es gibt einen Briefwechsel zwischen Kautsky und Bernstein, die haben ja diesen berühmten Revisionismusstreit geführt. Und in einem Brief schreibt dann der Kautsky, obwohl er das nicht zugesteht, aber selbst wenn diese ganze Werttheorie über den Haufen geworfen würde, wichtig sei doch die Erkenntnis, dass die Basis den Überbau bestimme und dass die Produktivkräfte die Produktionsverhältnisse voranbringen. Also um nochmal sozusagen sich klarzumachen, dass ein Vertreter der Orthodoxie, der natürlich an der Werttheorie festgehalten hat in seiner Interpretation, trotzdem letztendlich darin gar nicht den Kern der marxischen Theorie erkannt hat. Gut, der zweite Punkt, der ist etwas komplizierter, den werde ich auch nochmal zum Schluss, wenn ich von der neuen Marx-Lektüre rede, etwas näher erläutern. Dieser zweite Punkt hat viel mit der widerspiegelungstheoretischen Deutung des Materialismus und der Methode bei Engels zu tun. Auch diese Interpretation stammt von Engels und die ist in der Tat so sozusagen sein origineller Beitrag zu diesem traditionellen Marxismus auch. Der stammt vor allen Dingen aus dieser Rezension von 1859, von dieser Marx-Schrift zur Kritik der politischen Ökonomie, wo der Engels dem Marx schreibt, er sei in diesen ganzen ökonomischen Fragen gar nicht mehr so drin, und wenn er seine Frau schreiben lassen sollte, soll er doch lieber das tun. Aber Marx hat es nicht seine Frau schreiben lassen, sondern er hat es Engels schreiben lassen. Und in dieser Rezension wird eine bestimmte Interpretation dessen, was die marxische Methode im Kapital sei, formuliert. Und diese Interpretation ist dann das, was ja bis in die 1960er Jahre, bis zum Erbrechen von allen Traditionsmarxisten, aber auch von den westlichen Marxisten, besinnungslos nachgebetet wird, nämlich die sogenannte logisch-historische Methode der Kritik der politischen Ökonomie. Ganz kurz sozusagen, der Kern dieser Interpretation besteht darin, dass Engels meint, dass die logische Interpretation, also die begriffliche, die systematische Darstellung der Kategorien im Kapital, ich nenne jetzt mal der Vereinfachung halber Ware, Geld und Kapital, dass diese begriffliche Darstellung eine historische Darstellung sei, nur entkleidet der störenden empirischen Zufälligkeiten sozusagen. Das bedeutet, dass logisch in dieser logisch-historischen Darstellung heißt einfach nur vereinfacht. Ja, also es ist eine vereinfachte historische, oder man könnte, später könnte man es vielleicht sagen, idealtypische historische Betrachtungsweise, was Marx im Kapital machen soll. Demzufolge beginnt, das sagt Engels in diesem Nachwort, in diesem Kommentar zum dritten Band des Kapital, beginnt Marx im Kapital natürlich nicht mit der kapitalistischen Ware, sondern mit der vorkapitalistischen Ware, also mit der einfachen Ware. Das heißt, die Grundintention von Engels ist die, gemäß seiner Widerspiegelungstheorie, wenn wir im Kapital eine Aufeinanderfolge von Kategorien haben, Ware, Geld, Kapital, dann kann, weil wir ja Materialisten sind, Engels, kann man das nur so verstehen, dass diese Gegenstände, einfache Ware, Geld, Kapital, in ihrer Aufeinanderfolge, in ihrer historischen Aufeinanderfolge dargestellt werden, weil es eben Abbilder irgendwann einmal existenter historischer Prozesse sind. Also sozusagen eine Abbildtheorie angewendet auf das Kapital von Marx, auf die Aufeinanderfolge der Kategorien. Das hat dann auch Konsequenzen für die Werttheorie, vor allen Dingen in diesem Beitrag zum dritten Band des Kapital. Entwickelt Engels dann die These, dass Marx in den ersten drei Kapiteln des Kapital eine Theorie der sogenannten einfachen Warenproduktion bringen würde. Das heißt, einfache Warenproduktion, hat zwei Bedeutungen. Einmal die Bedeutung, eine Warenproduktion ohne Geld, in der mittels Arbeitszeitmengen gemessen wird. Also das liegt den Menschen offen zutage, wie viel Arbeitszeit sie für einen Gegenstand verwenden. Und gemäß dieser bewusst in Zeit gemessenen Arbeitsverausgabung tauschen sie dann ihre Gegenstände. Und das ist sozusagen eine geldlose Warenproduktion. Und die zweite Bedeutung von einfacher Warenproduktion ist eine nicht kapitalistische Warenproduktion mittels Geld. Das heißt, Engels Interpretation zufolge sind die ersten drei Kapitel des Kapital eine vereinfachte historische Darstellung einer Entwicklung von einer Warenproduktion ohne Geld hin zu einer Warenproduktion mit Geld. Und im vierten Kapitel kommen wir dann zum Kapitalismus. Ich werde kritisch auf diese Position im dritten Teil zur neuen Marx-Lektüre eingehen. Das wurde auch von den Zeitgenossen begierig aufgenommen, beispielsweise Karl Kautsky, der die, soweit ich weiß, wenigstens den einflussreichsten Kommentar zum ersten Band in der Zweiten Internationale geschrieben hat. Karl Marx Ökonomische Lehren, das hat etliche Auflagen erlebt und es war auch eines der wenigen Bücher, die tatsächlich dann auch in der Arbeiterbewegung gelesen wurden. Also das Kapital natürlich nicht, das kann man auch niemandem verdenken. Aber auch ökonomische Schriften, auch seien sie noch so populär gewesen, waren nicht besonders populär in der Arbeiterbewegung. Das zeigen Auswertungen von Ausleihzetteln aus Arbeiterbibliotheken, die gemacht wurden. Also sozialdarwinistische Schriften waren beispielsweise extrem beliebt von Ernst Haeckel oder Reiseberichte. Und also das Buch, was sozusagen aus der originären Arbeiterbewegung kam, was am beliebtesten war, war Die Frau und der Sozialismus von August Bebel. Gut, nur so als Nebenbemerkung. Dieses Buch war relativ einflussreich von Karl Kautsky, und in diesem Buch schreibt er dann, dass das Kapital ein wesentlich historisches Werk sei und dass es Marx darum gegangen sei, anhand der geschichtlichen Entwicklung nachzuweisen, wie das Kapital entsteht historisch, anstatt es aus dem Kopfe zu konstruieren, wie er sich ausdrückt. Diese Abneigung gegen Abstraktes und gegen bloße Gedankenspielchen und Gedankenprozesse, die ist dann auch bei Engels extrem vorhanden. Ja, also es wird immer so ein Dualismus aufgebaut. Hier geht es um Fakten, wir sind ja Materialisten. Hier geht es um wirkliche Prozesse, nicht um ausgedachte Dinge und um begriffliche Konstruktionen. Also das Kapital wird als historisches Werk verstanden und diese Theorie der einfachen Warenproduktion wird eins zu eins übernommen von der Tradition. Der dritte Punkt, den ich kurz ansprechen will in Bezug auf den traditionellen Marxismus, bezieht sich auf die staatstheoretischen Deutungen. Die sind noch wesentlich uneinheitlicher, als die ökonomietheoretischen Grundlagen, die da sozusagen, wie das Marxische Kapital verstanden wurde. Es gibt aber dennoch sozusagen zwei klar identifizierbare Deutungen, und die eine stammt auch dann wiederum hauptsächlich von Engels, auch Marx ist daran nicht ganz unschuldig. Das lasse ich jetzt erstmal außen vor, um das zu vereinfachen. Die Deutung des Staates und der Politik, die im Traditionsmarxismus vorherrschte, die nenne ich eine Inhaltskritik des Staates, oder eine Theorie, die sozusagen nur den Klasseninhalt des Staates aufdecken will. Auch hier ist es Engels, der dann sagt, die politische Form, die der Staat annimmt, die sei ja selbstverständlich. Was für den Marxisten interessant sei, ist es hinter dieser politischen Form verborgenen Klasseninhalt, also sozusagen den partikularen Inhalt, das Herrschaftsinteresse aufzudecken. Er deutet dann auch den Staat als ein Instrument der ökonomisch herrschenden Klasse zur Niederhaltung der ökonomisch ausgebeuteten Klasse. Der Staat wird, und das wird dann vor allen Dingen in der Tradition des Leninismus oder bei Lenin vor allen Dingen herausgearbeitet oder sozusagen zu einer Doktrin ausgearbeitet. Der Staat wird sozusagen als eine Stabilisierungsbedingung eines von vornherein unterstellten radikalen Klassenkampfes und Klassengegensatzes gedeutet, in der Hinsicht, dass gesagt wird, es besteht ein unversöhnlicher Klassengegensatz zwischen Arbeitern und Kapitalisten, also zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten. Und diese Ausbeutungsfunktion, die liegt eigentlich relativ offen zutage. Und daraus resultiert im Grunde genommen das beständige Dagegensein der Ausgebeuteten, zumindest prinzipiell. Und wäre nicht der Staat als eine zusätzliche Stabilitätsbedingung, die dieses System der ökonomischen Ausbeutung auch mittels Gewalt sichert, vorhanden, dann würde sich die unterdrückte, ökonomisch ausgebeutete Klasse bewaffnen und die ganzen Verhältnisse über den Haufen werfen. Das ist im Wesentlichen, also natürlich ganz verkürzt, die instrumentalistische und inhaltsfixierte Deutung des Staates. Das heißt, es wird nicht danach gefragt, um es mit Marx zu sagen, warum nimmt dieser Inhalt, dieser Klasseninhalt jene Form, also die Form eines modernen Rechtsstaates oder vielleicht sogar eines demokratischen Rechtsstaates an, sondern es wird einfach nur gesagt, diese Form, die versteht sie ja von selbst, die ist, wie Lenin beispielsweise sagt, ja auch ein bloßer Schein, ein bloßer Betrug der herrschenden Klasse. Lenin meint, dass die Freiheit im Kapitalismus ungefähr die gleiche sei für die ökonomisch Ausgebeuteten wie für die Sklaven in der Antike. Das ist sozusagen nur ein Schein, die politische Form. Hinter der versteckt sich dann die eigentliche Herrschaft, also die eigentliche Klassenherrschaft. Diese staatstheoretische Deutung hat auch ein zentrales Fundament in der ökonomietheoretischen, in der Interpretation dessen, was Ökonomiekritik ist bei Marx. Dieses Fundament besteht darin, dass im Grunde genommen die zentrale Idee, die Marx mit dem Kapital verfolgt hat, nämlich zu zeigen, dass es im Kapitalismus natürlich ökonomische Ausbeutung gibt, dass die aber eine tauschvermittelte Ausbeutung ist und dass sich hier die Herrschaftsverhältnisse um anonyme Herrschaftsverhältnisse handelt, um eine Herrschaft von Strukturen. dass das in der Deutung der Kritik der politischen Ökonomie im Traditionsmarxismus vernachlässigt bis gar nicht gesehen wurde. Aus dieser personalisierenden oder ja in Bezug auf die Herrschaftsverhältnisse ja durchaus Herrschaft als personale Herrschaft einer Gruppe über eine andere Gruppe direkt sozusagen verstehenden Perspektive entwickelt sich dann auch das Staatsverständnis, wie ich es hier kurz dargestellt habe. Das ist aber immerhin noch eine staatskritische Position. Das heißt, bei Lenin beispielsweise wird immer noch gesagt, Staat ist etwas, was mit Ausbeutung zu tun hat, eben mit gewaltsamer Stabilisierung ökonomischer Ausbeutung. Während in einer anderen Interpretation des, Interpretationslinie des traditionellen Marxismus der Staat nicht als Staat der Kapitalisten begriffen wurde, wie hier von Lenin, also sozusagen in der Hand der Kapitalistenklasse, sondern als Staat im Kapitalismus verstanden wurde. Das ist dann die Linie, die beispielsweise Karl Kautsky vertritt, der dann sagt, der demokratische Staat sei einer, der werde zwar instrumentalisiert von der Bourgeoisie, aber als demokratischer Staat als solcher sei er auch für den Sozialismus zu benutzen. Also sozusagen eine Deutung des Staates, die den Staat oder die Form des Staates oder die Institution des Staates als durch Klassenverhältnisse und durch den Kapitalismus gar nicht affiziert ansieht. Also die Form Staat selbst ist sozusagen eine neutrale Hülle, in die dann auch der Sozialismus gegossen werden kann. Das ist dann die eher später in die Richtung der klassischen Sozialdemokratie tendierende Interpretationslinie. Also Staat der Kapitalisten auf der leninistischen Seite, Staat im Kapitalismus, sozusagen systemfremdes Element, das auch den Staat durchaus, den Kapitalismus auch durchaus beherrschen kann, auf der eher sozialdemokratisch-reformistischen Linie. So viel nur zu diesen drei Grundsäulen des traditionellen Marxismus, die ich hier ganz kurz dargestellt habe. Also einerseits die Deutung der Marx'schen Theorie als Geschichtsphilosophie, als eine Art Entdeckung von Fortschrittsgesetzen. Zweitens die historisierende und empiristische Deutung der Methode des Kapital als logisch-historische Darstellungsweise. Und drittens die Deutung von ökonomischer Herrschaft als personaler Herrschaft und die Deutung des Staates als Instrument in den Händen der herrschenden Klasse, der ökonomisch herrschenden Klasse. Ich will nur ganz kurz was zum westlichen Marxismus sagen, weil der westliche Marxismus eine erste, wie man sagen will, dissidente oder alternative, oppositionelle Form des Marxismus oder der Marx-Interpretation darstellt. Ich habe das Jahr 1923 genannt. In diesem Jahr erscheinen eigentlich drei wichtige Werke, wobei das eine eher zu der letzten Interpretationsrichtung gehört. Das Buch Marxismus und Philosophie von Karl Korsch und das Buch Geschichte und Klassenbewusstsein von Georg Lukács. Diese beiden Bücher kann man so als philosophische Quelle des westlichen Marxismus betrachten. Dieser westliche Marxismus beginnt nicht zufällig in den Anfang der 1920er Jahre, weil der westliche Marxismus eine theoretische Reaktion auf eine politische und ideologische, wenn man so will, Krise der sozialistischen Arbeiterbewegung ist. Schon die Trennung der beiden Internationalen ist ja eine Reaktion auf eine Krise der Arbeiterbewegung, auf die Politik der Vaterlandsverteidigung der Mehrheitssozialdemokratie. Und der westliche Marxismus als durchaus gar relativ unpolitische oder politisch sehr heterogene Strömung vereinigende Interpretationslinie ist nun eine Reaktion einerseits auf diese Politik der Vaterlandsverteidigung, überhaupt auf die Katastrophe des Ersten Weltkriegs, dann auf das Aufstreben faschistischer Bewegungen oder autoritärer Bewegungen in ganz Europa, die ja Anfang der 20er Jahre beginnt mit Mussolini in Italien, und natürlich auch das Scheitern der sozialistischen oder kommunistischen Revolutionsversuche in Mittel- und Osteuropa, also Mittelosteuropa, Österreich, Ungarn, Deutschland. Die einzige Revolution, die funktioniert hat, war ja die in Russland. Als Reaktion begreift sich der westliche Marxismus insofern, als er sich die Frage stellt, das habe ich jetzt gerade in dem ersten Punkt nur angedeutet oder relativ wenig klar gemacht. Der traditionelle Marxismus geht tendenziell davon aus, dass mit einer ökonomischen Krise auch in irgendeiner Form eine politische Krise verbunden sein muss. Das heißt, es muss in irgendeiner Form auch dazu kommen, dass die Arbeiterbewegung oder Arbeiterklasse zur Raison kommt. Und genau der Erste Weltkrieg und das Scheitern der Revolution hat das Gegenteil gezeigt oder zumindest gezeigt, dass große Teile der Arbeiterbewegung, selbst die, die nicht irgendwie reaktionär waren, sondern die auch irgendwie sich so als sozialistisch verstanden haben, durchaus keine kommunistische Revolution gewollt haben. Also die zentrale Frage, die dieser westliche Marxismus sich stellt, ist die, wie konnte es dazu kommen, dass alle Vorhersagen, aller Glaube in das revolutionäre Klassenbewusstsein der Arbeiterschaft gescheitert ist, beziehungsweise vorläufig gescheitert ist. Das führt diesen westlichen Marxismus dazu, gewisse Themen, die im traditionellen Marxismus nicht existent waren, könnte man sagen, oder ja letztendlich ausgeblendet oder unterthematisiert wurden, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Das sind die Themen des Subjekts, die Themen der Kultur und das Thema der Praxis. Bei Georg Lukács in Geschichte und Klassenbewusstsein beginnt es dann so, dass er als einer der ersten Marxisten die Gleichung Marx gleich Engels in Frage stellt, anhand einer spezifischen Interpretation, nämlich der Interpretation der Dialektik im Anti-Düring. Da sagt er, diese Gesetze, die der Engels da aufstellt, die vernachlässigen ein zentrales Charakteristikum von Dialektik, die es bei Hegel hat. Und das ist das Charakteristikum der Dialektik von Subjekt und Objekt, wie er das nennt. Das klingt alles sehr abstrakt. Letztendlich geht es Lukács darum zu zeigen, dass das, was der traditionelle Marxismus gemacht hat, mit diesen Geschichtsgesetzen, die unabhängig vom Willen und Bewusstsein der Menschen ablaufen und den Fortschritt verbürgen und so fort, dass das genau das ist, was Marx mit dem Begriff der Verdinglichung oder des Fetischismus kritisiert habe, so seine These, und dass die Ausblendung dieser Dialektik von Subjekt und Objekt letztendlich nichts anderes bedeutet als die Ausblendung der gesellschaftlichen Praxis als Zentralthema von Marx im Kapital und auch in seinen anderen Schriften. Das bedeutet für Lukács und für die westlichen Marxisten insgesamt geht es nicht so sehr darum zu sagen, dass hier etwas vom Willen und Bewusstsein der Menschen unabhängig abläuft in der Geschichte, sondern es geht darum zu sagen, dass wenn etwas vom Willen und Bewusstsein der Menschen unabhängig abläuft in der Geschichte, das eben fatal ist. Also das ist etwas Negatives und genau dieses Negative, also diese verselbstständigte Logik, wo die Menschen eben nicht drüber herrschen, wo sie nicht vernünftig eingreifen können, das ist zwar der Gegenstand des Kapital von Marx, aber sein Ziel ist es nicht, irgendeine Gesetzmäßigkeit aufzudecken, die das Ganze weiterführt, bis wir dann zum sozialistischen oder kommunistischen Paradies kommen, sondern seine Idee ist es, diese Verselbstständigung aufzubrechen. Ja? Also die Freiheit ist eben nicht, wie Engels sich dann ausdrückt mit einer Fehlinterpretation von Hegel, Einsicht in die Notwendigkeit, sondern sie ist das Aufbrechen der Notwendigkeit. Das ist der zentrale Gedanke des gesamten westlichen Marxismus. Das ist auch bei Lukács in diesem Werk zentral. Also es geht immer um die subjektive Vermitteltheit des Gegenstands der Gesellschaftswissenschaften, also des Objekts von Marx. Dieses Objekt ist selbst Praxis und das heißt, nur weil das selbst Praxis ist, können wir auch bewusst eingreifen und sozusagen das Ganze, diese verselbstständigte Dynamik durch eine Revolution aufhalten. Man sieht, dass hier dieser volontative, dieser willentliche Aspekt der Praxis und des willentlichen Eingreifens ein ganz zentraler Kern politisch gesehen des westlichen Marxismus ist. Deswegen hat der westliche Marxismus auch zu Beginn noch viele Sympathien mit der Oktoberrevolution gehabt. Beispielsweise Antonio Gramsci, ein weiterer wichtiger Vertreter des westlichen Marxismus, schreibt 1918 ein Werk, die Revolution gegen das Kapital. Und damit meint er nicht das Kapital als Verhältnis, sondern er meint das Kapital von Marx, in dem Sinne, wie es von der klassischen Zweiten Internationale verstanden wurde. Da wurde nämlich gesagt, ihr könnt doch in Sowjetrussland, ihr könnt ja keine sowjetische Gesellschaft aufbauen, ihr könnt keine kommunistische Revolution in Russland machen, weil da die Produktivkräfte noch nicht hinreichend entwickelt sind. Gramsci, der biegt sozusagen den Stab in die andere Richtung extrem, der sagt dann, dass die gelungene Revolution dort habe gezeigt, was die sozialistische Verkündigung, wie er es nennt, erreichen könne, also was sozusagen der Wille der Revolutionäre erreichen könne. Er könne sozusagen auch erreichen, gegen die historische Tendenz anzugehen. Das ist eine sehr extreme Form der Interpretation, die allerdings jetzt nicht alle teilen im westlichen Marxismus. Er betont aber so diesen Aspekt der Praxis und der freien Subjektivität. Ein anderer Punkt, der bei Lukács wieder sehr wichtig ist, der auch methodisch wichtig ist für die letzte Deutung, die ich darstellen will, für die neue Marx-Lektüre, ist der methodische Hinweis darauf, dass der wichtige Begriff bei Marx nicht so sehr die Differenz Basis-Überbau sei, das sei zwar auch wichtig, aber das wichtigste Motiv bei Marx sei das Motiv der Totalität, also des gesellschaftlichen Ganzen. Und dieser Begriff der Totalität, und das ist sozusagen eine Neuerung gegenüber dem Empirismus von Engels und diesem als Empirismus verstandenen Materialismus der Zweiten Internationale, auch der Dritten Internationale, bei Lenin ganz radikal ebenfalls weitergeführt. Dieser Begriff der Totalität ist eben ein nicht-empirischer Begriff. Das heißt, das gesellschaftliche Ganze kann man weder anfassen noch ansehen. Man muss es begrifflich rekonstruieren. Es ist sozusagen der empirisch nicht sichtbare Zusammenhang der empirischen Phänomene. Und genau um dessen Analyse, also um diesen Zusammenhang, ginge es Marx im Kapital. Lukács macht da den Begriff oder die Unterscheidung von Marx zwischen Wesen und Erscheinung wieder stark. Das heißt, dass, wie Marx sagt, jede Wissenschaft überflüssig wäre, wenn die Erscheinungsform der Dinge mit ihrem Wesen übereinstimmen würden. Das macht er wieder stark und sagt, das Kapital ist eine Totalitätsanalyse in der Hinsicht, als dass sie den nicht sichtbaren, empirisch nicht sichtbaren und nur begrifflich rekonstruierbaren Zusammenhang der ökonomischen Phänomene darstellt. Das heißt, es geht eben nicht mehr um, wie bei Engels in dieser Deutung des Kapital, um die Nachzeichnung empirisch vor unseren Augen vorgehender historischer Prozesse, sondern es geht um eine begriffliche Aufschlüsselung eines Phänomens, das uns gerade durch die Empirie nicht sozusagen, also nicht dessen Wesen uns durch die Empirie nicht zugänglich ist. Und das wäre dann der dritte Punkt neben Praxis und Totalität, der bei Lukács betont wird. Das ist eben dieser Begriff der Verdinglichung, der bei ihm sehr viele diffuse Bedeutungsschichten hat. Aber die Leistung von Lukács ist darauf hingewiesen zu haben, dass das Kapital von Marx nicht nur eine positive Analyse eines Gegenstands ist, also was ist das Kapital, sondern auch eine zugleich mit dieser positiven Analyse des Gegenstands eine Ideologiekritik ist. Also warum erscheint das Kapital in einer Form, die es uns als ewige Eigenschaft menschlicher Vergesellschaftung, als Eigenschaft von Dingen und so weiter betrachten muss. Also auf diesen Aspekt der Untersuchung im Kapital hingewiesen zu haben, gegen die widerspiegelungstheoretische Interpretation des Traditionsmarxismus, das ist eine weitere Leistung dieses westlichen Marxismus. Man könnte jetzt noch andere Positionen einbeziehen, wie beispielsweise die kritische Theorie von Horkheimer und Adorno, die in den 30er Jahren dann versucht, die Frage, warum eine Revolution gescheitert ist und warum die Mehrheit der Menschen an unvernünftigen Vergesellschaftungsformen festhält, dann sozusagen mit einer Subjekttheorie zu ergänzen, die sie aus der Psychoanalyse heraus destillieren. Das heißt, hier beginnt dann eine Verbindung von Marxismus und Psychoanalyse, die versucht eben zu erklären, warum die Menschen nicht nur, wie der Lukács das schon andeutet, ideologisch in irgendeiner Form dieses System verkennen, also auf der kognitiven Ebene, sondern warum sie auch mit ihren Bedürfnissen an Herrschaft hängen. Also warum, unter welchen Bedingungen bestimmte Bedürfnisstrukturen erzeugt werden, die die Reproduktion von Herrschaft und die vielleicht sogar das Übergehen in noch schlimmere Formen autoritärer Herrschaft seitens der Menschen nahelegen. Also hier wird dann die Subjekttheorie mit Psychoanalyse unterbaut. Nur ein letzter Punkt, eine der anspruchsvollsten Subjekttheorien innerhalb des westlichen Marxismus, das kann ich hier nur andeuten, stammt von Jean-Paul Sartre, der erst relativ spät zum Marxismus kommt, erst so in den Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre. Aber Sartre versucht dann mit einer radikalen Theorie der Willensfreiheit, die sozusagen im gesamten westlichen Marxismus ihresgleichen sucht, diese subjekttheoretische Lücke des traditionellen Marxismus zu schließen. Was man allerdings sagen muss in Bezug auf diesen westlichen Marxismus, ist die Tatsache, dass dieser westliche Marxismus sich zentral mit methodologischen Fragen beschäftigt, sich mit allgemein philosophischen Fragen beschäftigt, aber auf der einen Seite nicht über dieses engelsche Dogma von der logisch-historischen Interpretation des Kapital hinwegkommt, also das wird eins zu eins reproduziert von der Mehrheit, auch der westlichen Marxisten, und das ist überhaupt eine Art von Wegbewegung von den Fragen der Staats- und der Ökonomiekritik gibt. Das heißt, in Fragen von Staats- und Ökonomiekritik findet sich bei den meisten westlichen Marxisten, es gibt Ausnahmen, beispielsweise Gramsci, der sich sehr stark mit dem Staat beschäftigt hat, findet man sehr wenig zu diesen Themen. Das heißt, was auf der einen Seite ein Lernprozess ist, also Kritik dieses geschichtsphilosophischen Marxismus, dieses Determinismus, Betonung kultureller und subjekttheoretischer Aspekte, wird zugleich erkauft mit einer gewissen Abstinenz oder, wie es später hieß, mit einer verschwiegenen Orthodoxie in Sachen Ökonomiekritik. Das zeigt sich beispielsweise bei der kritischen Theorie. Was da tendenziell an Ökonomietheorie angeboten wird, ist letztendlich nur ein klassischer Marxismus, ein Hilferdingismus, könnte man sagen, mit umgekehrten Vorzeichen. Gut, also dieser westliche Marxismus ist sozusagen schon ein erster Schritt weg von dem traditionellen, der diese subjekttheoretische und praxisphilosophische Ebene thematisiert. Und die neue Marx-Lektüre wäre der dritte und letzte Schritt, den ich vorstellen will, die dritte und letzte Interpretation, auch nur ganz kurz, die einen weiteren Schritt macht. Die Mehrheit der Vertreter der neuen Marx-Lektüre oder sehr wichtige Vertreter kommen direkt aus diesem westlichen Marxismus, also beispielsweise, um ein paar Namen zu nennen, Hans-Georg Backhaus, Helmut Reichelt, die mit dazu beigetragen haben, diese neue Marx-Lektüre in der Bundesrepublik wenigstens hervorzubringen. Das sind unmittelbare Schüler von Adorno gewesen. Aber diese neue Marx-Lektüre hat auch sehr schnell gesehen, dass bei der kritischen Theorie in Sachen Ökonomie und Staatskritik nicht allzu viel zu holen ist. Was ist jetzt der Gedanke dieser neuen Marx-Lektüre? Ich will das verdeutlichen anhand des Begriffs der Rekonstruktion, die diese neue Marx-Lektüre einführt. Die neue Marx-Lektüre versteht sich in einer historisch sehr gewandelten Situation gegenüber den 20er Jahren als eine Interpretation, die jetzt die zentralen ökonomietheoretischen Fehlinterpretationen des Marx'schen Werks durch Friedrich Engels und durch den traditionellen Marxismus korrigieren will. Das Ganze beginnt damit, dass gesagt wird, also es gibt sozusagen verschiedene Rekonstruktionsschritte. Diese Korrektur der marxistischen Marx-Deutung macht sich geltend in verschiedenen Schritten dessen, was man unter dieser Korrektur oder wie es dann genannt wurde, Rekonstruktion der Marx'schen Theorie verstand. Der erste Schritt besteht darin, dass man sagt, das, was Marx in seinen philosophischen Selbstreflexionen oder in den metatheoretischen Äußerungen, also wo er darauf reflektiert, was mache ich eigentlich hier methodisch und inhaltlich im Kapital, was er da sagt, das muss nicht unbedingt das sein, was er tatsächlich da auch macht. Ja? Also die Deutung, es gibt vielleicht auch bei Marx seinem tatsächlichen Vorgehen im Kapital gar nicht angemessene Selbstinterpretation seines Vorgehens im Kapital. Das heißt, auf der philosophischen oder methodologischen Ebene wird gesagt, hier gibt es sogar bei Marx selbst durchaus zwei Ebenen, da muss man dem Marx nicht immer glauben. Was man machen muss, ist nicht mehr sich die Einleitung oder die Methodenkapitel oder Ähnliches durchzulesen, sondern das Kapital zu lesen, daraufhin, was er da methodisch tatsächlich macht. Das ist die operative Methode, wie es genannt wurde, das Kapital herauszudestillieren. Das wäre so der erste Punkt. Ja, also es gibt so eine gewisse Differenz, wenn auch nicht unbedingt radikal, das unterscheidet sich dann je nach Lesart, zwischen Marx' Selbstinterpretation und dem, was macht er tatsächlich im Kapital. Der zweite Schritt ist der, anzuknüpfen an Lukács Unterscheidung von Marx und Engels, aber das wird jetzt nun ausgedehnt auf die Ökonomiekritik selbst. Der Hans-Georg Backhaus drückt es dann in seiner eben eigenen Radikalität so aus, dass die Kritik einer, Zitat, Interpretationsprämisse gilt, die noch bis vor kurzem zu den wenigen unumstrittenen Bestandteilen der marxistischen Literatur zählte und unangefochten die Rezeptionsweise der marxischen Werttheorie strukturierte, der von Engels ausgelösten Fehlinterpretation der ersten drei Kapitel des Kapital als Wert- und Geldtheorie der von ihm so getauften einfachen Warenproduktion. Also es geht darum, Marx und Engels unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich dieser Deutung der Geschichte oder der Praxis oder der Dialektik ganz allgemein, sondern gerade hinsichtlich der Interpretation des Kapital. Hinsichtlich dieser Unterscheidung, so wird gesagt, hat Engels eine empiristische Deutung des Kapitalvollzugs. Ich habe es ja gerade schon angedeutet. Was bedeutet, dass der neuen Marx-Lektüre zufolge es eben im Kapital nicht um eine historische Nachzeichnung der Entwicklung, der Entstehung des Kapitals aus nicht-kapitalistischen Produktionsweisen geht, sondern, das ist so der Kerngedanke, den wir vielleicht in der Diskussion auch noch etwas ausführen können, der Kerngedanke ist der, es geht Marx um eine Strukturanalyse eines gegebenen Gegenstandes des Kapitalismus und das bedeutet, dass die Ware am Anfang des Kapital eine methodische Abstraktion ist und kein jemals existentes, in irgendeiner Form irgendwo empirisch existierendes Ding, weil beispielsweise eine Ware ohne Geld empirisch niemals existieren kann, ein systematischer Warentausch ohne Geld nicht existieren kann. So der Gedanke der sogenannten monetären Werttheorie, wie der Backhaus es dann nennt, also einer Werttheorie, die darauf ausgeht, den Zusammenhang zwischen Ware und Geld zu verdeutlichen. Also das Kapital beginnt mit der kapitalistischen Ware, aber mit einer Ware, die eben noch nicht diese ganzen Eigenschaften hat, die eine empirische kapitalistische Ware hat. Also sie ist noch nicht Trägerin von Mehrwert, sie ist aber auch noch nicht Trägerin von, also sie hat noch keinen Preis. Und diese Ware am Anfang des Kapitals ist sozusagen eine methodische Abstraktion, die dazu da ist, um überhaupt erstmal zu erklären, was ist überhaupt Geld, ja, oder was ist überhaupt Preis und was ist überhaupt Kapital. Das heißt, die Aufeinanderfolge der Kategorien im Kapital ist keine Aufeinanderfolge empirisch tatsächlich existierender Dinge, sondern es ist eine Aufeinanderfolge, eine begriffliche Entschlüsselung von Phänomenen, die uns alle nur in komplexer Weise, in zusammengesetzter Weise gegeben sind. Also was wir in die Hand nehmen, ist immer schon eine Ware, die sozusagen Mehrwert trägt, oder was wir in die Hand nehmen, ist ein Geldschein und Ähnliches. Und das sind immer schon komplexe Phänomene. Man muss aber diese komplexen Phänomene auf ihre einfachste Form zurückführen, also analytisch sozusagen in ihre Elemente zerlegen, um dann synthetisch, also zusammengesetzt, diese komplexen Phänomene begreifen zu können. Also die klassische wissenschaftliche Methode von Analyse und Synthese, das ist die Methode, die im Kapital unter anderem angewendet wird, so die Interpretation. Das heißt, das Ganze ist eben eine Analyse eines gegebenen komplexen Gegenstandes, der begrifflich im Kopf des Theoretikers Marx auseinandergenommen wird und dann vor unseren Augen systematisch erklärend wieder zusammengesetzt wird. Das ist sozusagen der Kern dessen, was man da unter logischer Interpretation oder logisch-systematischer Methode des Kapital in dieser neuen Marx-Lektüre versteht. Der Gegenstand ist auch nicht, wie ich schon sagte, die Entwicklung vom Vorkapitalismus zum Kapitalismus, sondern ist eben das System des Kapitalismus. Das heißt, man könnte es etwas provokant so formulieren, dass Marx ein Systemtheoretiker ist, und zwar in der Hinsicht, dass er eben zeigt, der Gegenstand, den er analysiert, das ist ein Handlungszusammenhang der von Menschen, der seine eigenen Voraussetzungen als seine eigenen Resultate permanent wieder hervorbringt. Ja? Also ein Kreislaufprozess und ein Kreislaufprozess, der einerseits krisenhaft ist und andererseits ein kumulativer Kreislaufprozess ist. Das heißt, der nicht sozusagen statisch bleibt. Dieser Systemcharakter des Gegenstandes hat Marx auch in seinen methodischen Interpretationen immer wieder beschäftigt, indem er nämlich gesagt hat, in einem System setzt jedes Element jedes andere voraus. Das heißt, man findet gar keinen Anfang in diesem System, wo man sagen kann, hier ist der Kausalitätsanfang A, der löst B aus, dann C und so weiter, sondern A ist auch immer schon Resultat von D, was wiederum Resultat von A ist. Und genau dieser Systemzusammenhang, der existiert, der muss in irgendeiner Form begrifflich, logisch, wenn man so will, aufgesprengt werden, um überhaupt eine Erklärung zu ermöglichen. Also das ist sozusagen der methodische und inhaltliche Grundgedanke dieser Interpretation von Engels, der dann werttheoretisch auch dazu führt, dass gesagt wird, Engels Deutung der Werttheorie, und das ist auch tatsächlich so, ist fast wortwörtlich bei Adam Smith in seinem Wohlstand der Nationen zu finden. Also diese Deutung im dritten Band des Kapital, wo der Schmied und der Bauer tauschen nach Arbeitszeitrechnung. Das ist so ähnlich wie der Hirsch- und Biberjäger bei Adam Smith. Also hier wird ein Zusammenhang, der nur gesamtgesellschaftlich zu verstehen ist, der Wert als Einheitsform zersplitterter Privatproduktion, die eben unbewusst hervorgebracht wird, wird empirisch empirisches vor aller Augen sichtbares und letztendlich auch in irgendeiner Form dann wieder beherrschbares Phänomen von Engels interpretiert. Also das ist sozusagen der Kerngehalt der Abwendung von Engels. Es gibt allerdings noch einen weiteren Schritt der Rekonstruktion. Das wäre der Schritt, den dann beispielsweise Michael Heinrich macht. Ich komme jetzt auch zum Ende. Den Michael Heinrich macht, aber auch Hans-Georg Backhaus in den 70er Jahren schon gemacht hat. Der Schritt zu sagen, es gibt nicht nur diesen Unterschied Marxische, also das, was Marx im Kapital gemacht hat und das, was Engels daraus gemacht hat, sondern es gibt auch bei Marx selbst verschiedene problematische Diskursstränge, die sozusagen im Kapital zusammenfließen. Also Michael Heinrich nennt das ja in dem Untertitel seines Buches Die Wissenschaft vom Wert, dass das eine Bewegung zwischen wissenschaftlicher Revolution und klassischer Tradition ist, das, was bei Marx in der Werttheorie zu finden ist. Das macht sich dann vor allen Dingen daran fest, dass es bei Marx selbst, wie man sehr schön zeigen kann, einige Interpretationen der Werttheorie gibt, die in die Nähe einer naturalisierenden Deutung kommen. Zumindest sind die Formulierungen so angelegt, wenn der Wert als Verausgabung von Hirn, Muskel und Nerv und in dieser Hinsicht wertbildende Substanz gedeutet wird. Während diese Interpretation betont, dass Marx eigentliche Leistung in der Werttheorie diejenige ist, zu zeigen, dass der Wert eben etwas ist, was mit Natur in irgendeiner Form nichts zu tun hat. Marx spricht ja auch davon, es geht kein Atom Naturstoff in den Wert ein. Und der Wert ist also sozusagen ein rein gesellschaftliches Phänomen. Und genau diese gesellschaftliche Interpretation der Werttheorie sei eben das, was Marx von der klassischen politischen Ökonomie abhebt. Also das, was Marx abhebt, ist zwar auch, aber nicht einzig die Mehrwerttheorie, also die Ausbeutungstheorie, die zeigt, dass Austausch und Ausbeutung miteinander in Verbindung gebracht werden können und systematisch einander implizieren, sondern schon am Anfang, schon in den ersten Kapiteln, und das ist sozusagen eine zentrale Leistung dieser neuen Marx-Lektüre, das gezeigt zu haben, unterscheidet sich das marxische Kapital von der klassischen Tradition. Das ist eben kein linker Ricardianismus, der mit den Kategorien von David Ricardo weiterarbeitet, sondern genau die Frage zu beantworten versucht, die Marx in dem Fetischkapitel in der Fußnote darstellt, warum nimmt dieser Inhalt, die Arbeit, jene Form den Wert an, also eine Formtheorie. Der Wert ist eine Form, eine bestimmte Art und Weise der Vergesellschaftung von Arbeit. Also der Hinweis auf diesen Formcharakter, der Gegenstand des marxischen Kapitals sind historisch spezifische gesellschaftliche Formen der Vergesellschaftung von Arbeit und sein Gegenstand ist nicht die klassische Arbeitswertlehre fortzuführen, also die von David Ricardo, die letztendlich ja gar nicht fragt, warum dieser Inhalt diese Form des Werts annimmt, sondern wie selbstverständlich davon ausgeht, dass eben Arbeit Wert schafft. Das ist auch ein weiterer Punkt, und da komme ich dann sozusagen zum Schluss, ein Punkt, der betont wird, dass Marx genau diese Deutung auch angewandt wissen will auf den Zusammenhang von Ware und Geld. Der politstrategische, wenigstens ein politstrategischer Sinn des Kapital sollte Marx zufolge sein, dass, wie er sagt, der Prydonismus im Kern ausgerottet sein soll. Das heißt, der Prydonismus, das war dieser Anarchist im 19. Jahrhundert, sehr einflussreich gewesen, vor allen Dingen sehr einflussreich auf den Nationalsozialismus später gewesen. auf diese Theorie der Brechung der Zinsknechtschaft im NS. Aber er hat auch sozusagen in der Arbeiterbewegung damals großen Einfluss gehabt, zumindest in Frankreich. Dieser Proudhon versuchte sozusagen eine Warenproduktion ohne Geld aufzubauen und genau dagegen, gegen diese Form des Verständnisses von Geldreform wollte Marx mit seinem Kapital angehen, indem er nämlich zeigen wollte, dass Ware und Geld in einem notwendigen inneren Zusammenhang stehen. Das heißt, man kann gar keine Warenproduktion haben, ohne dass man Geld hat. Und das zerstört auch sämtliche Interpretationen, die sagen, man könne jetzt durch bewusste Arbeitszeitmessung ganz beliebig, wenn man das alles durchschaut hätte, die Produktion sozialistisch gestalten. Das heißt, Marx geht es auch hier darum, dass die Gegenstände ein System bilden. Das heißt, man kann sich nicht einen beliebigen Teil rausnehmen, das Geld, die Ware oder das Kapital, wie es ja heute auch gerne manche wieder machen wollen, oder nur das Großkapital, wie Sarah Wagenknecht das machen will, sondern es ist ein System. Und das heißt, wenn ihr Warenproduktion wollt, dann müsst ihr Geld wollen und dann müsst ihr Kapital wollen, dann müsst ihr einen Staat wollen. Und das ist die Frage, die Marx stellt, wollt ihr das alles? Und er rechnet den Leuten vor, welche Kosten das haben kann, wenn sie das wollen. So, das wäre sozusagen ganz grob der Kern der sozusagen dieser neuen Marx-Lektüre in Bezug auf die Staatstheorie. Das lasse ich jetzt mal aus, vielleicht kann man das noch weiter ausführen. Auch da geht es um eine Formtheorie, das heißt, genau wie Marx versucht im Kapital die Frage zu beantworten, warum nimmt dieser Inhalt, die Arbeit, die Form des Wertes an, oder erstmal die Form der abstrakten Arbeit an und dann die Form des Wertes. Unter welchen historischen Bedingungen ist das der Fall? Genau diese Frage stellt jetzt auch die neue Marx-Lektüre in Bezug auf die Staatstheorie. Das heißt, sie sagt, das sei eben banal zu sagen, okay, irgendwie Klasseninteressen stehen hinter Politik, sondern das, was interessant ist an der Staatstheorie, ist doch zu zeigen, welchen systematischen Zusammenhang gibt es zwischen Klassenherrschaft, Ausbeutung, kapitalistischer Reproduktion und bürgerlichem Rechtsstaat. Also warum nimmt Klassenherrschaft im Kapitalismus die Form einer unpersönlichen, abstrakt allgemeinen Herrschaftsgewalt an, die losgelöst von bestimmten Personen herrscht, wo im Namen des Gesetzes geherrscht wird und wo möglicherweise sogar noch demokratische Rechtsstaatlichkeit herrschen kann? Und wie ist das mit Kapitalismus verbunden? Da kommt dann sozusagen eine Formtheorie des Staates bei heraus, die eben genau diese Frage versucht zu beantworten. Gut, ich will es jetzt erstmal dabei belassen. Also das ist, ihr seht, ein sehr weites Feld. Ich habe das in meinem Buch zumindest für die bundesrepublikanische Debatte versucht, seit 65 zu rekonstruieren anhand von Staatstheorie, Ökonomietheorie und auch noch Revolutionstheorie. Das habe ich jetzt ganz rausgelassen. Was ich noch vielleicht hinzusagen will, das ist keine bundesrepublikanische Erfindung. Diese neue Marx-Lektüre, die hat durchaus zwei wichtige Vorläufer in der frühen Sowjetunion, die aber nicht den sowjetischen Marxismus prägen konnten. Das ist einerseits Isaac Ilyich Rubin mit seinen Studien zur marxischen Wertlehre 1923 oder 24 veröffentlicht. Da streiten sich die Leute, die das Buch noch nie im Original in der Hand hatten, wie ich. Und also für die Ökonomietheorie, das ist ganz wichtig, das Buch. Wenn man das liest, dann ist im Grunde genommen, sieht man, dass das Rad in der Bundesrepublik in den 70er Jahren teilweise neu erfunden wurde, weil das, was der Rubin da schreibt, zur marxischen Theorie, zur Engelskritik, ist über weite Strecken schon sehr fundiert und sehr brauchbar. Also und wird auch erst in den 70er Jahren wieder neu entdeckt. Und auf der staatstheoretischen Ebene ist es Eugen Paschokanis, ein genauso wie Rubin von Stalin dann später ermordeter Rechtstheoretiker, der mit seiner Studie Allgemeine Rechtslehre und Marxismus diese Formtheorie des Staates zuerst zumindest in Umrissen formuliert hat. Ja, also damit danke ich euch erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja.